Michael Kessler. Manchmal denke ich, die Leute haben wirklich eine völlig falsche Vorstellung von meinem Job als Schauspieler. Ich glaube, für die meisten heißt Schauspieler sein, bis in die Puppe schlafe, Champagner saufe und dauernd das gesamte Filmteam durchnudele. Das ist natürlich Quatsch. Ich trinke doch überhaupt keinen Champagner. So, haben wir das auch geklärt. Ich muss jetzt auch los. Ich habe gleich noch einen Dreh. Ach ja, und ich bin ja heute dran mit Kondome kaufen. Mach's mit. Gib AIDS keine Chance. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.gibaidskeinechance.de. Auch wir von Tide sind der Meinung, gib AIDS keine Chance. Tide. Immer anders, aber immer mit Kondom. Chorado demais. Isso aí, uma muito boa tarde. Você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hoje nós estamos começando aqui de Hamburgo com a música Linda Noite, do Arthur Maia, nosso querido amigo que é baixista do grupo do Gilberto Gil, que teve um show espetacular aqui no, na segunda-feira passada, com casa lotada no Fabrique. Depois de 10 anos que ele não vinha no Fabrique, que é uma fábrica ocupada, que virou um grande centro cultural de Hamburgo, eram 10 anos que o nosso querido Gilberto Gil não vinha, e trouxe o Arthur Maia e o Sérgio Chiavazzoli, que é um grande amigo da minha família, que também hoje nós vamos fazer uma programação muito especial para esse pessoal. Und wir sind heute bei Radio Mama Terra, ein Sendung in Deutsch und Portugiesisch, sprach direkt von Tide. Diese Sendung ist ein Sendung gewidmet für die Gruppe, die sind gekommen hier nach Hamburg mit Gilberto Gil. Und wir werden spielen Musik heute von Sérgio Chiavazzoli und Arthur Maia, zwei super Gitarristen, die spielen mit unseren Freunden Gilberto Gil. Aber für diese Leute, die hierher gekommen sind, wir spielen eine Musik aus Hamburg. Denn kennt dich nicht, mein St. Pauli bei Nacht. Geh ich heim im nächsten Jahr, braun gebrannt wie ein Hottentott. Hast du deine blonden Haare schwarz gefärbt, vielleicht auch rot? Eine Fremde, denn du gehst vorbei und kennst sie nicht. Dann kommt dir die Erinnerung wieder, wenn leise sie dann zu dir spricht. Komm doch, süßer Kleiner, komm, sei meiner, sag nicht nein. Du sagst bis morgen früh um neun. Mein Geliebter sein ist dir recht, dann bleib ich dir treu bis auch um zehn. Hab mich unter zusammen mal bummeln gehen. Auf der Rettbahn nachts um halb eins, ob du ein Mädel hast oder Karl-Heinz, amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Rettbahn nachts um halb eins. Wer noch niemals in Lauschüger eine Rettbahn é isso aí, vocês estão na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão, escutando hoje participar, especialmente para os meus amigos de Niterói, o Arthur Maia e o Sérgio Chiavazzoli, que são os guitarristas do Gilberto Gil e que entraram na farra aqui. Claro que ontem foram comer uma feijoada com a gente, e nós do Quilombo Brasil e da Rádio Mama Terra, que é a mesma coisa praticamente, a Rádio Mama Terra é dentro do Quilombo Brasil, e nós estamos agora dentro da Rádio Pública, ou seja, a gente tem que andar um pouquinho para começar a fazer o programa. Está chovendo a beça aqui, mas está quente, está parecendo aquele abafado de Niterói, e está parecendo também aquele abafado de Belém. Aproveita aqui para cumprimentar o nosso colaborador, literato, professor de literatura, e que inaugurou um curso de línguas portuguesas diretamente de Belém para Hamburgo, o nosso querido Flávio Nascimento. Uma muito boa tarde, querido Flávio. Como é que está você? Olá, Romão. É, realmente você tem razão. Hoje parece o clima amazônico, nas e quente. Exato. Isso mesmo. Só e tá... é um prazer novamente estar aqui na Mama Terra depois de uma boa temporada. E é um... Obrigado. Maravilha. Só falta aqui no Rio Elba um pirarucu para a gente. Isso mesmo. Assim, como é que é o nome daquele surubim? Tem um monte de peixe. Pirarucu é ótimo. Pirarucu é melhor, né? Beleza pura. Onde vizinho de bairro, Rádio Mama Terra, dizendo em dote, no português, esprava, viagraben grande, forgestelte, Flávio Nascimento, eine Literatur, Wissenschaftler, de hat gegründet, em português, se cursa aí em Hamburg, onde viagraben grande, em forgestelte, em português, se esprava, onde viagraben de gelengerheit, also esprava, mit andere Gaste, heute bei uns, Tyrone, sein gute Freunde, e seine Afro, Deutsche Americana, der Flávio ist eine Afro-Belém, ou da Amazônia, brasiliana, und halb Deutsch auch schon, ne? Ja, wir sind universal hier. Guten Tag, Tyrone, wie geht's dir? Hallo, Mauro, mir geht's wunderbar. Schön, dass ich hier sein darf heute bei dir. Ich wollte heute auch mal hier die ISD vorstellen, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Das ist eine Initiative, die gibt's in Deutschland schon seit über 20 Jahren. Und dieses Jahr haben wir ein Bundestreffen, schon zum 24. Mal. Das findet statt im August, 6. bis 9. August in Hessen. Wer mehr darüber wissen möchte, kann online gehen unter Internetadresse, das ist im World Wide Web unter isdonline.de. Das ist super. Wir sehen, dass Tyrone sein Mann von Facebook ist. Ein Mann, der hat gelernt, schnell die Berichte oder de nariz de sagen, alles de informação sugeben em kurze Worte. Das ist super schön. Und weißt du, meine Freunde, Tyrone, das die Leute, die sind hier gekommen, sind aus mit Gilberto Gil. Es gab zwei Personen aus Niterói. Niterói ist eine Stadt, eine kleine Stadt mit nur 1 Million Einwohner, direkt gegenüber Rio de Janeiro. Wir haben alle Gute von Rio de Janeiro, aber wir haben nicht die Gewalt. Das ist gut. Und wir haben noch dazu die Gelegenheit, immer zu aufstehen, zu sehen Rio de Janeiro, in die andere Seite von dem Bucht. Und ab und zu, wir müssen Schüsse holen. Das ist das einzige Problem. Aber ich glaube, dass Rio de Janeiro wird das in Griff nehmen. Und ich mache jetzt eine Musik, eine Sondermusik von der Arthur Maia. Er hat gespielt eine super Musik, wo er redet über meine Bundesstaat Niterói, nicht Bundesstaat, mas Stadt Niterói, em Rio de Janeiro. Horen via Arthur Maia. Merci beaucoup. dia a amizade e paz no coração. E com os meus irmãos eu vou cantando, todo mundo vai até a noite raiar. Piro, disco, dia vai clarear. E muda o som, é a poché, samba de roda. Os ventos levam o som pra outras rotas, Salvador, Japão, New York e Maranhão. É isso aí, rapaziada, sabe como é que é? Planeta Música, o bicho tá pegando, mas tá pegando no pé. Aqui tá todo mundo tocando, aí tá todo mundo dançando, e nessa mesma batida. Planeta Música, Música é Vida, Arthur Maia, Seu Jorge, Brasil do Espaço, direto do Niterói pro universo em geral. Vocês escutaram Arthur Maia com Seu Jorge, Planeta Cascavel, Rádio Mamater 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. E a Hamingerhurt, Planeta Cascavel, com Arthur Maia, mit Seu Jorge, der berühmte Seu Jorge, wir sind hier bei dieser Sendung heute mit Tairone und Flávio Nascimento. Wir reden ein bisschen über den Kurs von Em português, esse curso foi Flávio Nascimento, eine Unternehmer de Verde Chon, in diese Monate, ein Jahr feiern von seiner Initiative. Und dann, Flávio, wie läuft dein Kurs? Ja, genau. Ein Jahr lang, a escola está fazendo ano de aniversário. Wunderbar. Ja, ein Jahr schon. Ich erinnere mich an alle deine Wege durch Arbeitamt. Ja, das war eine sehr gute. Aber alles gut geklappt. Und das nach einem Jahr kann ich jetzt feiern. Das ist super. Und wir freuen uns bei Rádio Mamaterra, weil Flávio Nascimento machte a Panzu bei uns, dizendo über Literatur, über Gedichte aus Brasilien. Und das ist eine sehr, sehr gute angekommen bei uns, dizendo. Und bei der, welche Kurse es gibt da? Welche Art von Klienten Sie sind ja, wir, angewiesen? Ja, wir bieten Kurse für portugiesische Sprache, ne, brasilianische Sprache, portugiesisch, brasilianisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Also das ist wirklich eine Polyglotta. Ja, genau. Wunderbar. Aber nur du, dich oder mehr Leute? Nein, ich bin der Lehrer für Spanisch und Portugiesisch. Und ich habe Kollegen für Englisch, für Deutsch und für Französisch. Oh, das muss ich lernen. Französisch brauche ich lernen. Ja. Dann komm zu uns. Ich habe einen Pass aus Frankreich, aber ich kenne noch keine Französisch sprechen. Ja, meine Mutter hat nicht die Chance gehabt, mir zu beibringen. Ich war immer ein fauler Kind. Bitte schön, dann komm zur Idiomsprachschule, da kannst du sehr gut Französisch lernen. Wir haben eine Lehrerin aus Frankreich, sie ist sehr, sehr effizient, sehr professionell. Das kannst du sehr schnell und effizient lernen. Genau, und eine Frage ganz besondere, weil ich habe so viele Kollegen, Journalisten, so viele Leute, nicht nur Brasilianer, Deutsche, Amerikaner, die hier leben, Französisch, Afrikaner und verschiedene Länder. Und man hat immer Schwierigkeiten, die Grundexistenz zu bauen. Wie ist das für dich gelaufen? Wie kommst du auf die Klientel und wie ist deine Laufbahn in dieser Geschichte? Ja, das ist eine sehr, sehr, das macht sehr viel Arbeit. Zuerst man muss einen Businessplan schreiben. Und dann in diesem Businessplan muss dann alles schon dabei sein, wenn man das Werbung macht, wenn das diese Akquirierung, ne, von Klienten und so weiter. Das muss sehr intensiv, jeden Tag, jede Zeit muss man das machen. Ja, und und diese Businessplan ist gut, wenn man das ist vorher schon vorbereitet und man durch diese Arbeit, diese Formulierung, diese Businessplan, man lernt sehr viel. Und die Arbeit geht weiter. Und hast du Forderungen bekommen von der Regierung oder von der Arbeitsamt? Ja, der Arbeitsamt, ich habe für 6 Monate diese Einstiegsgeld bekommen, ne, in Höhe für 175 Euro monatlich. Das ist für 6 Monate zuerst. Und dann kann man vielleicht auch für noch mehr 6 Monate dieses Einstiegsgeld zu bekommen. Aber eigentlich das ist das nicht so viel, ne? Nein, das ist eine Hilfe, aber es ist nicht so viel, natürlich genau. Nicht. Da muss ich selber arbeiten und Klient haben, um die Rechnung zu bezahlen. Ne? Und wir sind bei Radio Mama Terra 96, nur eine Sendung in Deutsch und Portugiesische Sprache. Wir sind mit dem Gast Flávio Nascimento, ein kleiner Unternehmer, der hat hier in Hamburg gegründet eine Sprachschule für Portugiesisch, Französisch, Spanisch und noch dazu Deutsch. Es gibt auch Deutsch da in deiner Gruppe, ne? Ja. Das ist super. Und wir gehen jetzt in Portugiesische Sprache zurück für unseren Gast, Flávio Nascimento. Meu querido Flávio, nós estamos aqui conversando sobre você que, como pequeno empresário, montou uma escola de língua portuguesa do Brasil, aqui em Hamburgo, e praticamente foi a primeira, né? Ou já existe outra escola com um brasileiro fundando? Não, eu sou o pioneiro. Exato, esse pessoal da Amazônia, esse pessoal de Belém. É fogo, né? É fogo. Mas isso daí é muito interessante, porque muitas pessoas têm dificuldades aqui em se tornarem pequenos empresários. Qual foi o caminho que você fez para isso? Como eu expliquei em alemão, o primeiro passo... Tem muita gente no Brasil nos escutando. Sabia que primeiro... mais ou menos 100 mil pessoas nos escutando no momento boa, no Brasil? Excelente. Então, para todos os brasileiros que estão interessados, o primeiro passo é escrever o plano de trabalho, né? O projeto de fundação da empresa, que é uma das exigências do Estado, né, aqui de Hamburgo. Você tem que apresentar esse documento, esse projeto para o Behörde. Para receber algum tipo de apoio do Ministério do Trabalho. Para receber apoio, né? Isso. Por qualquer tipo de apoio para legalização da empresa, você tem que ter esse projeto pronto. E foi complicado fazer isso? Isso, lógico, muito complicado, né? Porque eu não tinha essa experiência, aprendi bastante, mas foi um trabalho que fiquei de novembro de 2007 a fevereiro de 2008 escrevendo esse projeto. 4 meses, né? E você contou com a ajuda de outras pessoas? Você procurou outras pessoas? Pessoas oficiais que são técnicas no assunto, não. Eu tive ajuda de amigos privados e encontrei também muita informação na internet. Exato. Páginas que dão orientação, passos que você tem a seguir para elaborar esse projeto. Então você seguiu a linha da Rádio Mama Terra, né? Que é aquele velho ditado que cobra que não anda, não engole sapo nem em Hamburgo, né? Isso tem que correr atrás, se diz assim, né? Tá certo. Por estar falando do Brasil, vamos voltar aos nossos músicos aqui. Vou colocar o Sérgio Chiavazzoli, grande companheiro, amigo do meu irmão Ricardo, já há mais de 102 anos. Realmente, eles são muito velhos quando eu vejo eles tocando música. É como se eles tivessem descoberto a música, a fonte da música nos últimos milênios. Sérgio Cavazzoli, para você e meu irmão, vamos aqui entrar na Rádio Mama Terra com a música Armando Todas, beleza pura. Pegando Todas, de Sérgio Cavazzoli. Grande abraço, meu querido Sérgio. Você está agora na Rádio Mama Terra 96.0, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro de Niterói. Não é pouca coisa, não. Não é pouca bobagem, não. Aquele pessoal que fala mesmo, que fala tá bom, tá legal, é realmente o nosso sotaque lá da cidade. Viazinho de Bairro, Rádio Mama Terra, Zex 96.0. Ein Zendo in Deutsch und Portugiesisch Sprache. Unsere Moderatorin, Ortrun Guttige, ist unterwegs, weil sie muss heute etwas erledigen. Aber kommt noch in unsere Sendung. Deswegen sie müssen heute mich hören auch in Deutsch Sprache. Ein bisschen Schwierigkeit, aber wir kommen weiter. Wir sind hier auch mit der Gaste Tairone. Die ist eine gute Freundin von mir, die ist auch bei der afrodeutschen, französischen, chinesischen Organisationen für Menschenrechte in dieser Stadt. Die denken mit, wie kann man in dieser Stadt leben. Und wir werden reden jetzt ein bisschen über die ISD. Was ist denn das ISD? Ist ein ISDN oder ein Verbindung mit was? Ja, hallo, hier ist nochmal Tyrone von der ISD. Die ISD ist die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und diese Organisation, erstmal Salü, Hallo und Hola an euch alle da draußen in Hamburg, die ihr in die Black- oder Afro-Community euch zugehörig fühlt. Diese Organisation ist für alle Menschen, die sich irgendwie mit Afrika in Verbindung sehen, egal ob es Afro-Brasilianer sind oder Afro-Deutsche, Afro-Amerikaner, Afro-Chinesen oder Afrikaner, die hier in Deutschland leben. Und wir alle tun uns zusammen in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und haben dort verschiedene Aspekte, die wir bearbeiten. Ein ganz wichtiger ist einfach die Identität, die Zusammenfindung, das Empowerment, uns gegenseitig zu stärken und Spaß zu haben miteinander. Ein anderer Aspekt ist, mit dem Rassismus in Deutschland umzugehen, sowohl dem alltäglichen Rassismus, den viele von uns regelmäßig erleben, als auch dem institutionellen Rassismus, der sich in Fällen wie zum Beispiel Uri Jalloh, den vielen Leuten ein Begriff sein sollte, manifestiert. Und in der ISD sind wir also dabei, uns um diese verschiedenen Dinge zu kümmern. Ja, und wo es gibt Treffen von euch? Was sind Unternehmen hier in Hamburg? Ja, in Hamburg treffen wir uns zum Beispiel morgen, am Donnerstag, den 23. Juli, in Altona, direkt am Bahnhof. Da ist ein afrikanisches Restaurant, Tropical Point. Da treffen wir uns morgen Abend um 19 Uhr und dort auch regelmäßig, ungefähr alle zwei Wochen. Wer noch genauere Informationen haben möchte, kann im Internet nachgucken, nochmal unter www.isdonline.de. Und das ist die Hauptseite. Wir haben auch noch eine lokale Hamburg-Seite, die findet ihr auch dort. Da könnt ihr mehr Informationen bekommen. Aktuell haben wir verschiedene Themen, zum Beispiel bereiten wir den Black History Month vor, der jedes Jahr stattfindet, nicht nur in Hamburg, sondern auch in München und in Berlin, anderen Städten in Deutschland. Da sind wir gerade dabei, das zu koordinieren. Ein anderes Projekt, das wir gerade vorbereiten, ist in Hamburg eine neue Jugendgruppe für schwarze Jugendliche aufzubauen. Also wenn ihr da draußen Zuhörer schwarz seid und Interesse habt, in Jugendlichen oder als Kinder mit euch zusammenzutun, etwas zu lernen über afrikanische Kultur, euch zu stärken für die Schule, bessere Noten zu bekommen oder Spaß zu haben mit Musik und Sport, dann kommt auch zu ISD, wir können da zusammen mehr etwas machen. Das finde ich sehr interessant, diese Initiative für junge Schwarze hier in Hamburg, weil wir haben eine Erfahrung in Brasilien, ich habe gerade gelesen darüber und ich habe auch diese Erfahrung selber als Kind gehabt. Da es ein Kind, die fühlte sich diskriminiert in die Klasse von den Lehrern, er hatte doppelte Schwierigkeit, etwas zu lernen. Und das in Brasilien, wo es gibt 100 Millionen Schwarze in einem Land mit 200 Millionen Menschen. Trotzdem, die Kinder, die sich nicht gut behandelt fühlen von den Lehrern, a Panzu brauchte nur einen kleinen Blick aus diesem Blick, der sagt, du bist gar nichts. Für ein Kind, für das ganze Leben ein Problem haben. Und haben euch Gruppe, die darüber sprechen, die Leute können sich, sagen wir, wenn man hat ein Kind, es gibt viele Mütter hier in Deutschland, die sind weiße Mütter mit schwarzen Kindern und ab und zu sie wissen nicht, was sie machen. Es gibt schon etwas darüber, über dieses Thema? Ja, es gibt verschiedenste Bücher schon seit vielen Jahren über dieses Thema. Da kann man sich viel drüber informieren. Man muss ein bisschen gucken, wer diese Bücher schreibt. Da gibt es immer verschiedene Perspektiven. Die schwarze Perspektive wie die weiße Perspektive und andere Perspektiven. Wichtiger als Bücher lesen, denke ich, ist immer Kontakte zu haben mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben. Und das ist eine der Hauptfunktionen der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, dass sich Menschen zusammentun können und Kontakte knüpfen können mit Menschen, bei denen die ähnliche Erfahrungen haben und die das, was man erzählt, auch verstehen können und akzeptieren können, dass das Leben so ist, wie man sich eben fühlt. Ja, und wir sind bei Radio Mama Terra, 96.0, ein Sender in Deutsch und Portugiesisch, bei Tide. Und der Gast im Moment ist Tairone von der Initiative Schwarze Deutsche. Schwarze Menschen in Deutschland. Schwarze ja. Menschen in Deutschland. Nicht nur die schwarze Fahrer, ne? Alle können dabei sein, ne? So. Es ist egal, ob du afrikanischer Herkunft bist oder Afrodeutsch, Afro-Brasilianer, alle sind willkommen bei uns. Wunderbar. Und Flávio würde gerne etwas aussprechen. Ja, ich wollte noch fragen, du hast verschiedene Problem gesagt ungefähr. Und es gibt etwas, was über die Schwul, die Schwarze sind, dass sie auch Probleme haben. Es gibt auch solche Diskussionen darüber. Mir persönlich jetzt nicht bekannt, dass es dafür eine extra Organisation gibt, aber es ist sicherlich ein... Ich meine bei euch, es gibt auch diese Themen, würde auch da diskutieren. Das ist auf jeden Fall eins von vielen, vielen Themen, das auch bei uns besprochen wird, denn Schwule oder ob es auch in unserer Gesellschaft noch bei Frauen so ist, ist immer eine Frage der doppelten oder dreifachen Diskriminierung heutzutage. Ja, also Frauen werden heutzutage in unserer Gesellschaft immer noch sehr viel diskriminiert, sei es die einfachen Sachen, dass sie weniger Gehalt bekommen oder auch, ob sie überhaupt im Berufsleben mitmachen sollen und wenn ja, wie und so weiter und so weiter, ist allen bekannt. Und wenn man gleichzeitig auch noch schwarz ist oder schwul ist, dann verdoppelt und verfünffacht sich diese ganze Geschichte ganz schnell. Und das ist sicherlich ein Thema, das auch bei uns immer wieder besprochen wird. Ja, und dann, wir gehen weiter bei Radio Mama Terra, eine Sendung in Deutsch und Portugiesische Sprache. Gerade ist gekommen, Ortrum, so beschäftige unsere Moderatorin. Und wir gehen jetzt in Portugiesische Sprache ganz kurz. Nós estamos na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Nós também, além do Flávio Nascimento, professor de literatura formado aqui em Hamburgo e que veio de Belém, temos como convidado hoje aqui na nossa casa o Tairone. Tairone é um grande amigo meu do movimento negro aqui da cidade e que participa da iniciativa dos negros, das pessoas negras na Alemanha. E ele convida todas as pessoas que tenham necessidade ou tenham vontade de conversar sobre esse tipo de assunto, sobre discriminações, que podem procurá-los. Vocês encontram também essas informações na página da Mama Terra, que vocês conhecem já bem, estão escutando agora, as informações que nós passamos sobre os problemas vividos pelas comunidades negras aqui também na Alemanha. Inclusive, um dos pontos assim levantados foi de que também há o negro, que seja homossexual, ou que seja lésbica, ou que seja mulher, tem sempre uma múltipla discriminação. É quase que uma cadeia de discriminação que a pessoa sofre. Por isso é que, e nós lembramos aqui também que no Brasil foi feita uma pesquisa de que os jovens que são discriminados na escola, eles têm dificuldades de aprendizado. Este é um problema não só no Brasil, mas como vimos agora, também na Alemanha. E seguimos com música de Niterói, então Sérgio Chiavazzoli, meu querido amigo, que está sempre se preparando para viajar, porque eles estão circulando agora pela Europa e vão tocar depois da manhã lá na Itália, na cidade que sofreu o terremoto, em num show de benefício, num show beneficente. E vamos lá com Sérgio Chiavazzoli. Thank you. Mas que maravilha, Sérgio Chiavazzoli, no nosso programa Rádio Mama Terra. Aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Hamburgo. Nós estamos hoje com dois convidados, o Tairone, que é da iniciativa das pessoas negras aqui da Alemanha, e o Flávio Nascimento. Meu querido Flávio, um assunto muito interessante também que eu gostaria de conversar contigo é sobre o Conselho de Cidadãos que tem agora em Hamburgo, né? O que está se passando? Está havendo um movimento aqui muito bom. O que, que temos aí para... O que é isso do Conselho? Está todo mundo perguntando. Bem, o Conselho é uma coisa excelente que está acontecendo, já está montado, está formado com estatuto e tudo. É uma iniciativa da Embaixada Brasileira de Berlim, né? E que é uma representação, um grupo de brasileiros que fazem parte desse conselho, que tem projetos, objetivos, interesses comuns. E o principal objetivo realmente é atender e trabalhar em prol da comunidade brasileira em Hamburgo. Como não temos um consulado, o conselho não substitui naturalmente o consulado, mas pelo menos tem essa questão de proporcionar uma organização e uma participação da comunidade brasileira, né? Isso é muito bom, porque ontem mesmo eu mandei um e-mail de uma notícia muito interessante, uma pessoa de Estocolmo que estava há 45 anos exilado, né? Com medo de voltar ao Brasil, e voltou ontem para o Brasil e voltou com um passaporte novo, com tudo. Isso depois de 45 anos, né? Conhecido como Neguinho. Sim. Foi um dos líderes da revolta dos marinheiros lá no Brasil, ainda em 64, minha gente. Olha só que coisa incrível. E por isso que eu considero, e quantas pessoas nossas brasileiras aqui estão praticamente num tipo de exílio. Um tipo de exílio em que não tem mais contato com ninguém, não tem, ficaram velhos, ou ficaram sozinhos, ou ficaram desempregados. E que realmente nós queremos chegar a essas pessoas no Conselho de Cidadão. Isso é um objetivo importante, é interessante essa informação que você passa, de saber que esses casos existem aqui e que esses casos devem ser tratados. Nós temos que também atuar em prol dessas pessoas. Né? Exatamente, exatamente. Und wir sind bei Rádio Mama Terra, sechs und neunzig, nur ein Sender in Deutsch und Portugiesische Sprache, ortruns grade gekommen und hat ein paar Tipps uns zu geben. Ja, herzlich willkommen bei Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Wir kommen schon fast zum Ende unserer Sendung und da habe ich doch tatsächlich noch ein paar Tipps und Termine. Und zwar gibt es das 22. Capoeira Sommermeeting hier in Hamburg. Es fängt heute an, der 22. ist heute, bis zum 26. Juli. Und was steht auf dem Programm? Capoeira Klassen, Angola und Regional, Capoeira Roda, Capoeira Unterricht und Filme und Capoeira Kultur. Ja, und da möchte ich noch, wo findet das statt? In Hamburg-Altona, Haus 3, Hospitalstraße 104. Und dann möchte ich euch noch ganz herzlich einladen. Im Rahmen dieses Capoeira Summer Meetings gibt es am 24., also am Freitag, ab 21 Uhr im Knust die zweite Afro-Asiatic Martial Arts Magic Night. Und zwar mit Kung Fu, Capoeira, Afro-Drumming, Breakdance, Hip-Hop und Eskrima. Die Party findet statt mit Capoeira Sound System. Ich denke mal, das ist Joel, der dieses organisiert hat. Afro Sound, Brazilian Beats, Sound, Funk and Reggae. Und wer mehr Informationen darüber haben möchte, der klickt mal an www.capoeuropa.com. Capoeuropa.com. Ein Teil des Unterrichts wird auch stattfinden im Tayo Sportcenter. In der Holstenstraße. Das ist das Sportstudio von Emanuel. taiosportcenter.de. Ja, das war die erste Nachricht. Dann gibt es noch Foro Bordo Ateo Sol Raya. Das wird am 1.8. stattfinden. Und zwar im No ATC-Treffen. Ott Marschner Kirchenweg 103. Eintritt kostet 6 Euro. Es geht los ab 21 Uhr. Und das Ganze, wie ich auf diesem wunderschönen kleinen Plakat oder Postkarte sehe, ist Jani. Oh, hat das Ganze organisiert. Genau. Das findet am 1. August statt. Und dann gibt es noch etwas aus dem Veranstaltungskalender von der Portugiesisch-Hanseatischen Gesellschaft. Und da gibt es nämlich Film, Fernsehen und Funk. Am Donnerstag, den 23.07. gibt es ab 19 Uhr auf Arte Sport statt Krieg, die Spiele vom Amazonas. Am 23. gibt es auch in der Serie Inselträume, wird Cabo Verde vorgestellt ab 20.15 Uhr. Und am Freitag gibt es ebenfalls auf Arte ab 19 Uhr die Weisen Hebammen von Amazonas. Und da möchte ich ein Stück vorlesen. Mitten im brasilianischen Regenwald lebt ein Mischlingsvolk in dem von zahlreichen Wasserarmen durchzogenen Amazonasbecken. Die Dörfer sind nicht ans Stromnetz angeschlossen, haben kein fließendes Wasser und keine medizinische Versorgung. Dennoch werden dort jährlich 130.000 Geburten registriert. Filmautorin Stephanie Pommens zeichnet einfühlsam die Porträts dreier Hebammen im Urwald, die es nicht selten mit lebensgefährlichen Situationen zu tun haben. Die Weisen Hebammen vom Amazonas am Freitag um 19 Uhr auf Arte. É isso aí, Rádio Mama Terra 90. É isso aí, minha gente. Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. O Ortum chegou quase no final do programa, que estava resolvendo um problema financeiro para que a gente tivesse comida no final de semana, porque cobra que não anda não engole sapo, mas vem chegando cheio de informações, porque hoje começa o 22º Festival de Capoeira de Verão, organizado pelo mestre Paulo Siqueira. Vai ser um programa intenso com aulas de capoeira, shows e tudo mais. E vai ter, inclusive, o segundo afroasiático. Pô, meu Deus do céu! Pô, traduzir isso aqui não é mole. Artes marciais afroasiáticas na Noite Mágica. Kung Fu, capoeira, afrodrumming, breakdance, hip hop, esgrima. Pô, essa negrada não está mole aqui na Alemanha. Se bem que essa negrada, para vocês saberem, vocês ficam escutando assim, tá pensando que tem muito negro aqui? Não, não é isso não. É que os professores de capoeira aqui se estão espalhados pela Europa, tem tantos alunos, que você chega numa roda assim, tem 200 poloneses, 300 chineses, 350 japoneses, alemães e um professor neguinho lá ensinando todo mundo a falar o seguinte: roda, martelo, arrebenta, puxa, dá uma volta, e todo mundo falando português. É um negócio muito doido. E isso daí sem nenhum apoio ou financiamento do governo brasileiro. E outra coisa muito importante é no dia 24/7, na quarta-feira, lá no Knust, o grande show. Porque é isso mesmo, não está lembrando aqui, é o show, que é tanta coisa, tanta informação. O show é no dia 24, ou seja, depois da manhã, no Knust. O segundo show de artes marciais afroasiáticas. E o nosso querido Flávio também quer dar uma dica ali? É, aproveitando aí os tipos, as informações, a escola está com... As dicas, né? Eu queria falar um pouco de uma programação aqui da minha escola, nossa escola, agora para o mês de julho, é um ferien programa, Portugueses Lernen mit Spaß, para adolescentes e crianças. Então, nós temos um programa de atividades que vão desde o dia 24 de julho até dia 14 do 8. Pô, isso é muito bom, inclusive para as crianças filhas de brasileiros. Isso mesmo. Porque realmente, tem um monte de gente brasileira aqui que está muda, sabia? Esqueceu, não aprendeu o alemão, esqueceu o português. Uhum, então você fala com as pessoas, fala assim, e fica o tempo todo assim. Sim, é uma coisa incrível. E as crianças acabam não aprendendo nada. Então eu acho muito boa essa iniciativa. Esse programa é realmente direcionado aos filhos de brasileiros, filhos de portugueses que estão aqui em Hamburgo, que vivem aqui, que são alemães e portugueses e brasileiros também, né? E é na idioma Sprachschule. Posso dar o endereço aqui? Pode dar o endereço, claro. Rudingsmarkt 43. O nosso telefone é 29-81-32-50 e a nossa página na internet é www.idiomasprachula.eu. Esse é o nosso Ferienprogramm für August und Juli und August. Ja, und da hat Flavio noch einen wunderbaren Tipp gegeben. Es gibt nämlich ein Ferienprogramm für Kids von für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren und Teens von 13 und 16 Jahren. Das sind kleine Gruppen, 4 bis 8 Kinder, die sich anmelden können. Und das ist ein Ferienprogramm. Es gibt einmal ein Programm vom 20.07. bis 24.07., danach 27.07. bis 31. Und dann gibt es nochmal einen Zyklus vom 3.07.08. und dann 10. bis 14.08. Das Programm findet statt vormittags von 10 bis 14 Uhr. Es wird Portugiesisch gesprochen, es ist gedacht für alle Kinder und jugendlichen Teens, die Deutsch sind, Portugiesisch sprechen können, die brasilianischen Kinder, die hier leben und auch portugiesischsprachige Kinder. Aber unsere Sendung heute ist wirklich voll. Wir erfüllen den Sommerloch in Hamburg, wir Brasilianer. Und Deutsche, die leben in Brasilien. Ja, Flavio ist natürlich der Geschäftsführer von Idiom Sprachschule. Die Idiom Sprachschule ist am Rödingsmarkt 43. Und es gibt auch eine Internetseite www.idiomsprachschule.eu. Wunderbar. Da sind alle Termine. Und wir fangen an schon zu uns verabschieden. Tairone, was gibt es morgen? Ganz genau. Morgen um 7 Uhr abends in Altona, Tropical Point heißt das afrikanische Restaurant, da trifft sich wieder die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und alle Afrodeutsche, Afroamerikaner, Afrobrasilianer, Afrochinesen und Afroafrikaner sind herzlich eingeladen, zu unserem Treffen zu kommen. Und at this point I want to say thank you, Romao, muchas gracias para hablar conmigo aquí. Y I want to say hello to all my friends out there für die verschiedenen Initiativen, Initiative Uri Diallo, ISD, Flüchtlingsrat Brandenburg, Cyber Nomads und auch nochmal Küsse und Liebe an meine Freundin Josefina, Lea, Jill, Jonas und tschüss. Tschüss, adeus, muito obrigado. Foi mais prazer estar aqui na Rádio Mama Terra. Ja, ich verabschiede mich auch. Bis zum nächsten Mal in einer Woche. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Ciao. Hey, com tanto negão nesse programa, Milton Nascimento, Tambores de Mina. De Minas, arrebentando a boca do balão para minhas filhas que estão em São Luís do Maranhão. Revolteia, trovão no céu é candeia, era bumbo, era surdo e era caixa, meia volta e mais volta e meia, pocotó, trem de ferro e uma luz, procissão, João de Flores e Jesus. Sangrar a mão e batendo pelos que se foram, ou batendo pelos que voltaram, os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calaram. Era couro batendo e era lata, era um sino com a nota exata, pé no chão e as e o futuro nas mãos do menino, batucando por fé e destino. Bate roupa em riacho. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 22. Juli 2009. Günaydın FM, das deutsch-türkische Nachmittagsmagazin, sendet ab 17 Uhr. Musik statt Menschen. Das Ganze oben auf dem Dach gibt es um 18 Uhr. Sounds of Syn. Elektronische Instrumentalmusik, New Age und Synthesizer-Musik, Elektropop und Computerklänge. Sounds of Syn um 19 Uhr. Little Games. Musik für wechselnde Minderheiten hört ihr um 21 Uhr. Akuter Ohrenkalk durch Dudelfunk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders.